Kuhmuckel nackt, Kuhmuckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt, ist gut. Es heißt ja immer, dass die Menschen heutzutage alle recht sensationslüstern sind. Da ist schon was Wahres dran. Sogar der Pumuckl ist nicht ganz frei davon. Ganz im Gegensatz zu Meister Eder, der gern seinen Frieden hat und Aufregungen gar nicht schätzt. Trotzdem wäre er fast selbst so etwas wie eine Sensation geworden. Und das kam so. Nach langer Zeit ist er wieder einmal zu seinen Stammtischfreunden gegangen und hat mit ihnen einen Abendschoppen getrunken und über dies und das geredet. Und wie es manchmal so geht, am Nebentisch saß ein Herr allein, der sich, sei es aus Langeweile oder aus Geschwätzigkeit, in das Gespräch der Stammtischrunde einmischte. Prost, mein Haus, meine Herren! Prost! Prost! Ja. Der Eder mit seinem Kobold. Ja. Aber damals haben wir dich dran gekriegt, wie wir dir weisgemacht haben, dass der Drechslermeister auch einen Kobold hat, gell? Ja, Bärbacher, du sagst nicht. Ja, hätte ja sein können, nicht wahr? Aber zuletzt gesagt hab bei der Geschichte dann doch ich, gell? Ja. Entschuldige Sie, meine Herren, dass ich mich einmische. Was will denn der da? Ich meine, Sie lachen zwar, wie ich höre darüber, aber Sie, es gibt wirklich seltsame Dinge auf dieser Welt. Ach, okay. Gestatten Sie, dass ich mich ein bisschen zu Ihnen setze. Ja, aber bitte schön, setzen Sie sich mal her da. Dankeschön. Das ist nett von Ihnen. Also, es fiel doch da gerade das Wort Kobold. Ja. Ich meine, Sie mögen ja nicht dran glauben, aber ich bin ein Mensch, der zu übersinnlichen Dingen besonderen Zugang hat. So. Also bei mir passieren Dinge, sage ich Ihnen. Ja, Sie, da sind's bei unserem Freund Eder gerade richtig. Gell, Franz? Bei dir passieren doch auch allerhand Sachen. Okay, jetzt red doch nicht, das ist doch überhaupt nicht erwähnenswert. So. Sie, da hat man doch vor einem Jahr so in alle Zeitungen lesen können, dass irgendwo die Bilder von der Wand fallen und die Depp vom Regal und was weiß ich. Ja. Bei mir ganz das Gleiche. Nein, was Sie nicht sagen. Sie, der Eder weiß sogar, wer daran schuld ist, wenn bei ihm was runterfällt. Der hat sogar einen Namen dafür. Jetzt hört doch ein bisschen auf damit, das ist sogar ein Gesprächsthema. Also über solche Sachen darf man nicht lachen. Ja, ich könnte da Romane drüber schreiben, jawohl, Romane. Ja, was? Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht an die Presse deshalb wenden soll. Ja, was passiert denn bei Ihnen? Ja. Also meine Uhr fällt immer um die gleiche Zeit von der Wand. Stellen Sie sich das bloß mal vor. Was? Jeden Tag? Und trotzdem läuft's noch. Nein, natürlich nicht jeden Tag. Aber immerhin schon zweimal vor einem Jahr und gestern wieder. Ja. Immer um 5 Uhr. Diesmal ist sie kaputt gegangen, leider. Also da kannst du nicht von immer reden. Zweimal, das bedeutet doch gar nichts. Da hast du ganz andere Erfahrungen, gell, Eder? Bei dir passiert sowas am Tag zweimal. Ja, mindestens. Was zweimal am Tag? Ja, was Sie nicht sagen. Sie, das ist sehr interessant für mich. Aber nicht nur die Uhr fällt bei ihm runter. Andere Sachen schon auch. Und finden tut er auch oft nichts mehr. Stimmt's oder nicht? Ja, schon. Aber das ist doch bei mir ganz was anderes, als wir bei dem Herrn. Nein, das ist ganz das Gleiche, Herr Eder. Also, das ist mir außerordentlich interessant. Sie, da müssen wir uns mal ausführlich drüber unterhalten. Na, Sie, ich unterhalte mich lieber mit meinem Freund über was anderes. Und was Ihre Uhr betrifft, die fällt runter, weil Sie an einer Hauptverkehrsstraße wohnen und weil dort Hauptverkehrszeit ist und weil da wahrscheinlich Ihre Wände am meisten wackeln wegen die Lastwagen, nicht? So, ich sag Ihnen, die meisten Sachen auf dieser Welt sind ganz natürlich und erklärlich. Okay, aber Eder, grad du kannst doch das nicht sagen. Doch, grad ich. Ich hab nämlich eine ganz einfache Erklärung. Ja, ein Kobold, der ist freilich eine ganz einfache Erklärung. Ja. Also ich bin jetzt für ein anderes Thema. Trotzdem, Herr Eder, würden Sie mir erlauben, dass ich mich mit Ihnen einmal in Verbindung ja, setze? Ja, ich weiß nicht, warum. Wir uns drüber unterhalten. Nein, da brauchen wir Sie nicht unterhalten. Brennen. Brennen, sage ich Ihnen. So. Na, trinken wir drauf. Prost. Dieser eifrige Herr überreichte dann dem Meister Eder seine Visitenkarte und ließ sich auch von ihm die Adresse geben. Und er verabschiedete sich mit der Zusicherung, dass er bald in die Schreinerwerkstätte kommen würde. Am nächsten Tag erzählte er die ganze Geschichte dem Pumuckl und meinte: Also Leid gibt's, die kann man einfach nicht abwimmeln. Ich hoffe bloß, dass der... Dieser Herr, wie heißt der Herr Schnabel, nicht wirklich da vorbeikommt? Ja, aber das ist doch lustig, wenn der vorbeikommt. Dann mache ich eine feine, große von der Wandfallerei. Und dann weiß er, dass das mit seiner Uhr viel zu wenig gekobolt worden ist. Ja, und dass ein wirklicher Kobold eine ganz andere Sache ist. Na, Pumuckl, genau das machen wir nicht. Warum? Der ist im Stand und rennt gleich zur nächsten Zeitung und macht einen solchen Wirbel draus, dass ganz aus ist. Nein, du, ich möchte hier meine Ruhe haben, gell? Du, also Ruhe ist ja etwas sehr Schönes, aber ein bisschen Unruhe, das ist auch sehr schön. Nein, das ist nicht sehr schön. Doch, das ist sehr schön. Ich könnte ja nur so ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen, also, weißt du, ich meine nicht gerade alles von der Wand fallen lassen, sondern ein bisschen wenig etwas. Nein, Pumuckl, gar nichts. Ich schau, dass ich ihn so schnell wie möglich wieder loskrieg, gell? Und wenn ich ihm nur ein bisschen den Hammer auf den Fuß fallen lasse, dann habe ich einen Koboldsspaß und der Herr Schnabel, der hat auch einen Koboldsspaß und loskriegen wir ihn auch noch, weil ihm nämlich dann der Fuß, der tut ihm nämlich dann weh, weißt du? Also das ist doch von mir sehr schlau, oder? Sei still, ich werd verrückt. Da kommt doch dieser Herr Schnabel gerade über den Hof. Ja, wo ist der Hammer? Wo ist der Hammer? Komm, wenn man einen Esel nennt, dann kommt der kleine Pumuckl. Bittchen, versprich mir, dass du dich ganz still hältst. Bitte. Ja, also gut. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Eder. Sie, Herr Eder, weil ich gar zufällig in Ihre Gegend komme, gell? Da habe ich mir gedacht, ich schau mal zu Ihnen rein. Mhm. Sie, Herr Eder, was die Herren da gestern von Ihnen erzählt haben, das hat mich die ganze Nacht nicht mehr losgelassen. Okay, meine Freunde haben doch bloß einen Spaß gemacht. Ja, Sie glauben aber doch, dass Sie einen Kobold namens Pumuckl haben. Ja. Ein köstlicher Name. Ach, übrigens. Oh, das glaube ich überhaupt nicht. Ja, Sie können ihn bisweilen sogar sehen, sagte einer Ihrer Freunde. Sie, das ist Materialisation, das gibt es. Ich könnte Ihnen da Sachen aus spiritistischen Sitzungen erzählen. Okay, also sind Sie mir nicht besser, erzählen Sie mir es lieber nicht. Damit hat meine Werkstatt überhaupt nichts zu tun. Ich verstehe Sie ja so gut. Über derartige Dinge redet man nicht gern. Aber Sie sind ebenso wie ich ein Mann mit dem sechsten Sinn. Nein, den Sinn habe ich überhaupt nicht. Bei mir ist alles ganz normal. Herr Eder, bitte sagen Sie mir das. Was ist der Pumuckl? Ich habe keinen Pumuckl. Aber bei Ihnen verschwinden doch ständig Gegenstände. Ja, die tauchen auch wieder auf, wie überall woanders auch. Es fallen hier auch ständig Sachen runter. Kunden wurden schon davon betroffen, sagte mir einer Ihrer Freunde. Na, bei mir fällt nie was runter. Das ist ja großartig. Das ist ja wundervoll. Herr Eder, ganz genau so geht's bei mir auch zu. Kaum denke ich, dass etwas herunterfällt, schon löst es sich von der Wand. Das Kistel ist nicht von der Wand, sondern bloß vom Tisch gefallen. Wird halt schief gestanden sein. Nein, das stand ganz gerade. Ganz genau wie bei mir. Heißt, ist das nicht wundervoll? Ja, das ist lästig. Sie geben es also zu? Die Häufigkeit der Vorkommnisse ist Ihnen lästig. Nass aufheben von den unterfallenen Nägeln. Und jetzt entschuldigen Sie, ich muss ja weiterarbeiten, Schatz. Schade. Ja, dann halte ich Sie jetzt nicht mehr auf, Herr Eder. Ja. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Schnabel. Auf Wiedersehen. Gell? Und nichts für ungut, dass ich so neugierig war, gell? Auf Wiedersehen. Oh. Bin ich froh, dass ich den draußen hab. Kann ich dir gar nicht sagen. Du Pumuckl, gell, du räumst gefälligst die Nägel wieder in die Schachtel, wenn's das schon hast, runterschmeißen müssen. Nein, ich räume sie nicht ein, denn ich bin ja gar nicht da. Es gibt mich ja gar nicht. Und bei dir fällt ja nie etwas runter. Oder, und überhaupt, du hast ja ganz, ganz, ganz fürchterlich, ja. Fürchterlich hast du gelogen. Ja, jawohl. Und kein bisschen bist du dabei rot geworden. Du hast keinen Pumuckl, hast du gesagt. Pfui, blub. Kein bisschen einen Pumuckl. Ja. Sag mal bitte, wer bin ich denn? Wer redet denn jetzt mit dir? Wer singt denn jetzt zum Beispiel? Pumuckl, bisschen hör auf! Das ist ja greislich! Gibt es mich oder gibt es mich nicht? Ja. Wenn es mich nicht gibt, dann kann ich ja auch nicht gräuslich singen. Ja. Doch, Pumuckl, ja, dich gibt's. Ja, gut. Aber wenn ich das zugegeben hätte, dann hätte der Mensch an die große Glocken gehängt und das wollte ich doch nicht haben. Also das verstehe ich nicht. Wenn an großen Glocken etwas hängt, dann sieht es doch keiner, weil ja alle großen Glocken hoch oben in großen Kirchtürmen hängen. Ja, geh zu, schau, das sagt man doch bloß so. Große Glocken hängen hinaus posaunt hätte's und das mag ich nicht. Du denkst immer nur, was du magst, aber gar nicht, was ich mag. Ich mag Posaunen und ich mag auch den Herrn Schnabel. So. Ja, weil nämlich ein köstlicher Name übrigens hat er von meinem Namen gesagt. Ja. Und überhaupt, vielleicht hat der Herr Schnabel auch einen Kobold. Okay. Ja. Sicher hat er einen Kobold. Er hat doch gesagt, dass er bloß dran denken muss und schon fällt was herunter. Mhm. Denk doch mal schnell, dass was herunterfällt und schon... Nein, ich denk nicht an sowas. Verstanden? Jetzt kommt jetzt hilf mir die Nägel einsammeln. Nein, ich helfe dir nicht. Pumuckl. Ich habe jetzt keine Zeit mehr dazu. Ich muss auf der Stelle dem Herrn Schnabel nachlaufen in seine Wohnung. Ach. Und grüß Gott zu meinem neuen Koboldfreund sagen und ein Koboldsfreund. Oh, ich bringe ihn dir dann mit. Und dann sollst du mal sehen. Nein. Wiedersehen. Nein, Pumuckl. Pumuckl, bleib da. Ich kann keinen zweiten Kobold brauchen. Aber ich. Pumuckl. Ach, das ging mir gerade noch. Ein zweiter Pumuckl. Hoffentlich erwischt er den Herrn Schnabel nimmer. Der Pumuckl aber hat den Herrn Schnabel doch noch erwischt und ist hinter ihm her bis in die Wohnung. Und kaum hatte der Herr Schnabel aufgesperrt, war der Pumuckl schwupp schon drin. Und gleich begann er nach einem zweiten Kobold zu suchen. Leider vergeblich. Da dachte er, dass der zweite auch für ihn vielleicht erst dann sichtbar würde, wenn kein Mensch in der Wohnung war. Er musste also warten, bis der Herr Schnabel wieder wegging. Der Pumuckl setzte sich auf den Pendel einer großen Wanduhr, ließ sich von ihm hin und her schaukeln und wartete. Er hatte Glück. Der Herr Schnabel musste zur Post. Kaum war der Pumuckl allein, sprang er durch die Wohnung und rief: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hier ist der Pumuckl. Hallo, hier ist der Pumuckl, ein Nachfahre der Klabautermänner. Ein großer Nachfahre der Klabautermänner. Jawohl. Und kühn. Jawohl. Und mutig. Und ab und zu sichtbar. Aber nur für einen sehr, sehr netten Meister Eder. Und was noch? Ja, jetzt bist du dran, wenn du da bist. Also bitte werde sichtbar für mich und sag was. Oder wirf schnell was runter, wenn du nicht sichtbar werden kannst. Also hier die Vase zum Beispiel. Hallo. Du kannst auch singen. Also wenn du nicht reden kannst, kannst du auch singen. Ich kann nämlich auch singen. Sehr schön sogar. Willst du mich mal singen hören? Tra-la-la, tra-la. Und du, dichten kann ich auch. Hallo. Und ich bin wirklich ein prima Freund, wenn du einen brauchst. Und jetzt sag doch was. Das ist ja dumm, wenn ich immer ganz alleine rede. Hallo. Ja, hallo, ich möchte nämlich auch gerne einen Freund haben. Also du, wenn du jetzt nicht was sagst, dann suche ich dich überall. Überall. Hier zum Beispiel in der Schublade. Aha. Oh, und hier. Hier in der Ecke. Und hier in der Ecke. macht ja nichts. Ist ja nicht Meister Eders Vase. Und nicht der Pumuckl, sondern du bist es. Jawohl, wenn du überhaupt hier bist und wenn dein Herr Schnabel nicht wirklich verrückt ist. Dein dummer Herr Schnabel möchte gar nicht hier leben, er möchte dich gar nicht sehen, der ist bei mir in der Schreinerei ja viel schöner. Hallo? Hallo, ich wollte dir noch was sagen. Ein Allein-Kobold bin ich auch viel lieber als ein Zu-Zweit-Kobold. So, ich gehe jetzt wieder. Jawohl? Ja, gehe ich eben jetzt. Weder Pumuckls finstere Drohungen, noch sein Spott, noch seine Bitten nützten was. Beim Herrn Schnabel gab es keinen zweiten Kobold. Da alle Türen und Fenster fest verschlossen waren, musste der Pumuckl warten, bis der Herr Schnabel wieder von der Post zurückkam. Es dauerte nicht lange. Kaum sperrte der Mann die Wohnung auf, witschte der Pumuckl hinaus und rannte zurück zu Meister Eder. Der war nicht wenig froh, dass es keinen zweiten Kobold gab. Pumuckl, wer weiß, was für schlechte Eigenschaften vielleicht ein anderer Kobold gehabt hätte. Vielleicht wär's sogar böser Kobold gewesen. Ja, und ich bin ja ein ganz besonders Lieber. Ja, freilich, Und der andere, der beim Herrn Schnabel, der wäre vielleicht so böse gewesen, dass er ganz sicher die Vase absichtlich hinuntergeworfen hätte, die ich ganz brav unabsichtlich hinuntergeworfen habe. Was hast du? Eine Vasen runtergeschmissen? Ja, ist kaputt. Ja, sie ist kaputt. Aber ich wollte sie ja nicht. Also kein bisschen wollte ich sie kaputt machen. Oh mein. Jetzt wird dann der Herr Schnabel ganz aus dem Häusl sein. Denn eine runtergefallene Vase, die passt doch genau in seinen Gespensterglauben. Der Meister Eder hatte sich nicht geirrt. Der Herr Schnabel sah die kaputte Vase auf dem Boden liegen und war geradezu entzückt über diese Entdeckung. Er setzte sich in sein Auto und fuhr auf dem schnellsten Weg zum Meister Eder. Herr Eder, Sie müssen zu mir kommen. Ungewöhnliches ist geschehen. Eine richtige Serie geradezu. Sure. Dafür gibt es keine natürliche Erklärung mehr. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Schubladen gehen nicht von alleine auf. Ja, vielleicht haben Sie es vergessen zuzumachen. Nein, das halte ich für ganz ausgeschlossen. Ebenso waren die anderen Sachen. Den Schuhschrank habe ich ganz bestimmt zugemacht. Auch er war geöffnet. Ja, vielleicht war er Einbrecher in Ihrer Wohnung, der alles aufgemacht hat und der die Vasen untergeschmissen hat. Die Vase. Woher wissen Sie das von der Vase? Das hatte ich Ihnen noch keineswegs erzählt. Geben Sie zu, dass Sie Hellseher sind. Aber wo nix bin ich. Das habe ich bloß so gesagt. Vasen fallen nämlich immer runter. Namentlich, wenn kein Wasser drin ist. Sie werden ja rot, Herr Eder. Sie wissen von übersinnlichen Dingen mehr, als Sie zugeben. Wahrscheinlich haben Sie schon ebenso Ungewöhnliches erlebt wie ich. Herr Eder, ich fühle mich verpflichtet, dieses Phänomen der Presse zu melden. Ja, um Gottes Willen. Ich kenne da eine Journalistin, an die werde ich mich wenden. Na. So was muss ja ein Knüller für die Zeitung sein. Mich lassen Sie da ein bisschen aus dem Spiel. Ich lege nicht den geringsten Wert drauf, dass ich in die Zeitung komme. Aber Herr Eder, diese Dinge müssen in die Zeitung. Sie haben öffentliches Interesse. Aber ich habe an dem öffentlichen Interesse kein Interesse. Sind Sie mir nicht böse, Sie muss ja weiterarbeiten, nicht? Ja, also, dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Ja. Nur schade, dass Sie hier... Herr Eder, mich hat was gezwickt. Da ist ja... Nichts weiter wahrscheinlich als ein Nervenleiden oder Gicht oder was weiß ich, Herr Schnabel. Schauen Sie, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, den hätten wir los, Pumuckl. Das mit dem Zwicken war ganz falsch. Wieso? Nein, das hättest du nicht machen dürfen. Der glaubt doch jetzt erst recht... Dass bei mir nicht ganz geheuer ist. Ja, das soll er ja auch glauben. Ja, ich verstehe aber nicht, warum. Weil ich in die Zeitung kommen will. Ich will ein Knüller sein. Jawohl, jeden Morgen liest du die Zeitung und erzählst dann ganz komische Sachen, die da drin stehen. Und plötzlich, an einem Morgen, da weiß ich, was da drinnen steht. Na? Die Phänomene vom Phänomen Pumuckl mit geöffnetem Interesse. Und du musst die Brille aufsetzen und lesen. Und dann musst du mit dem Kopf schütteln. Und dann musst du noch ein bisschen staunen. Und dann musst du sagen, sagen, zit, zit, zit, Sachen gibt's auf der Welt. Mhm. Ja, und alle Augenblick kommt wer rein und sagt, mei, was ich da heute über Sie in der Zeitung gelesen habe, ja, das gehen wir gerade noch ab. Ja, und zit, zit, zit, du, die Leute sollen ja gar nicht über dich, sondern die sollen über mich was lesen. Also zum Beispiel so etwas, zum Beispiel, also hier, ich sollen sie lesen, hier in unserer Stadt wohnt der Brevste und der Gescheiteste und der geheimnisvollste Kobold der Welt. Geht so. So viel auf einmal lügen kann ja nicht einmal eine Zeitung. Das ist ja keine Lüge. Nicht. Aber bitte, da soll eben drinstehen zum Beispiel was ganz anderes. Hier, also soll drinstehen immer, hier in unserer Stadt. Nee, ohne Unr. Hier in unserer Stadt wohnt der einzige Kobold-Nachfahre, der Klabauter, Meister Eder, der berühmte Meister Eder, sieht ihn jeden Tag. Mhm, dankeschön für die Reklame. Aber ich lass mich doch nicht von jedem in unserer Stadt blöd anreden. Nein, die Leute reden ja gar nicht blöde, sondern sie reden so. Hier, nein, jetzt ohne hier, also Sie, berühmter Herr Eder, mit Ihrem noch berühmteren Pumuckl, möchten Sie so gnädig sein und mir einen schönen Kleiderschrank machen. Mhm. So werden Sie mit hier ja, reden. Ja, hast du eine Ahnung. So. Eines sage ich dir jedenfalls, wenn der Herr Schnabel tatsächlich jemand von der Zeitung herschickt, dann hältst du dich vollkommen still, verstanden? Nein, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich werde Sachen von der Wand und vom Tisch werfen und anstecken und zwicken und picken. Ach. Weißt du, ich bin nämlich ein geöffnetes Interesse. Sure. Ja, ich bin ein geöffnetes Interesse und ich muss in die Zeitung. Jawohl! Erstens heißt's öffentliches Interesse. Ein geöffnetes öffentliches Interesse. Nein, öffentliches Interesse und damit hast du gar nichts zu tun. Und zweitens werde ich dich einfach in die Stube oben sperren, wenn jemand von der Zeitung kommt. Wieso? Aber ich glaube, dass die den Herrn Schnabel für einen Spinner halten und dass überhaupt keiner kommt. Zuerst sah es auch so aus, als hätte der Meister Eder recht. Ein paar Tage lang ließ sich weder der Herr Schnabel noch irgendjemand von einer Zeitung sehen. Der Meister Eder fing schon an, die ganze Geschichte zu vergessen. Und so war es auch zu spät, den Pumuckl in die Stube zu sperren, als nach einer Woche plötzlich eine junge Frau in die Werkstatt kam. Gestatten Sie, Ringberg von der Post am Mittag. Grüß Gott, Eder. Grüß Gott. Sie wissen, unser Blatt beschäftigt sich auch mit ausgefallenen Themen. Mhm. Und da wurden wir auf Sie aufmerksam gemacht, Herr Eder. Auf mich? Ja. Ja, da hat man Sie aber an den Falschen geschickt. So wenig wie ich hat überhaupt niemand auf der Welt mit außergewöhnlichen Sachen zu tun. Bei Ihnen sollen doch Sachen von den Wänden fallen. Na, nie fällt was von der Wand. Nie, gar nie. Es sei denn, ich schmeiß selber runter. Aber das Bild jetzt da eben an der Wand, da drüben. Und Sie stehen hier? Ja, das meinen Sie bloß. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Ich bin ein ganzer Geschwinder. Sind Sie in einem Zauberzirkel? Ich meine, machen Sie öfter solche Zauberkunststücke? Ja, aber die Kunststücke sind gar nicht erwähnenswert. Die kann ja jeder. Geben Sie Acht, Ihr Hut wird da gleich vom Stuhl fallen. Tatsächlich, der Hut bewegt sich. Fantastisch. Ein ganz einfacher Trick, Frau Ringberg, ganz einfach. Den Hut, den, Chance, den blase ich vom Stuhl. Aber vorhin, da haben Sie doch nicht geblasen und trotzdem hat er sich bewegt. Ja, das haben Sie bloß nicht gemerkt. Das ist ein ganz bestimmter Trick. Die Nagelkiste. Jetzt habe ich es gerade noch erwischt. Die wäre jetzt glatt über die Tischkante gerutscht. Ja, hätten Sie es nur ruhig rutschen lassen. Ja, aber eine Kiste, die können es doch nicht runterblasen. Ja, warum nicht? Man muss sich nur ein bisschen plagen. Herr Eder, also ich muss schon sagen... Sie geben es auf Ihren Autoschlüssel, Obacht. Der rutscht in der kleinsten Tasche. Ja, wie von einem Magnet herausgezogen. Mhm. Der Schlüssel schwebt ja über dem Boden. Ja, das ist einer von meinen ältesten Tricks. Der Magnettrick, ganz leicht zu erklären. Ganz leicht. Kann ja jedes Kind. Gar nichts Magisches, sondern bloß ein ganz uralter, fauler Trick. Also, Herr Eder. Ja, also, wenn Sie da drüber was in die Zeitung bringen, dann lacht sich jeder Zirkusclown aus. Wirklich nichts Besonderes. Also, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass der Herr Schnabel verblüfft war. Ja. Ihre Tricks, die sind ja auch sehr schön, aber ich gebe schon zu, dass derartige Zauberkunststücke nichts mit Übersinnlichem zu tun haben. Okay, ja. Wenn Sie sagen, dass das alles für jeden erlernbar ist. Für jeden, wirklich? Ja, da brauchen Sie noch nichts denken. Der Dümmste lernt das. Naja, dann gehe ich wohl wieder. Tut mir leid, Herr Eder, aber meine Artikel befassen sich mit unerklärbaren Phänomenen. Ja, ja, und das hier lasse ich so leicht erklären, mei. Der Kindergespür. Hier ist aber trotzdem ein Kobold. Ein Phänomen. Aber? Ein Phänomen, über den alle Zeitungen knüllen müssen. Aber was war jetzt das? Sind Sie am Ende auch noch Bauchredner? Ja, ja, ja, ja, mit dem Bauch rede ich oft, gell? Gell, wenn ich im Mundfall bin, rede ich halt mit dem Bauch, nicht? Das sind so, Marotten, gell? Marotten. Das ist ein wirklich lustiger Einfall, Herr Eder. Ja. Nur schade, dass wir keine Serie über Bauchredner bringen, sondern nur über Geister und solche Sachen. Mhm, naja, ja, vielleicht später mal. Vielen Dank, Herr Eder. Und entschuldigen Sie die Störung. Aber Bütchen, gern geschehen. Auf Wiedersehen, Frau. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Frau Ringberg. Ach, jetzt haben Sie es ja doch noch geschafft. Prima, Herr Eder. Soll ich Ihnen die Nägel aufheben helfen? Na, danke schön. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. So, das wäre noch einmal gut gegangen. Das waren alles überhaupt keine Tricks. Das war alles ich, der Pumuckl. Du hast nicht geblasen und nicht mit Magnet was getan und nicht mit dem Bauch geredet. Okay, was du nicht sagst. Ich habe das alles getan. Ich wollte doch in der Zeitung stehen und du hast alles verdorben. Nein, Pumuckl, ich habe gar nichts verdorben. Im Gegenteil, ich habe was gerettet. Was hast du gerettet? Unsere Ruhe. Ich will aber keine Ruhe gerettet haben. Aber stell dir doch bloß vor, wenn da jeden Tag Leute kämen, die den berühmten Pumuckl sehen wollen und du müsstest jeden Tag auf Kommando das machen, was du sonst nur machst, wenn du gerade Lust hast. Keine Späße gibt's mehr und keine ruhige Minute und dichten könntest nimmer, weil du von früh bis spät bloß immer was von der Wand fallen lassen müsstest. Das wäre doch kein Leben, Pumuckl. Das wäre alles wirklich so. Natürlich. Wenn der Pumuckl in der Zeitung stünde, macht man sowas mit Phänomenen? Nur viel schlimmer macht man es mit denen. Aha. Ja, dann war das vielleicht doch besser, wenn das alles nur so Tricks von dir waren. Gell, du, bitte, blas doch noch mal so schön. Pumuckl, hörst nicht gleich auf, das Werkzeug runterzuschmeißen. Das habe ich nicht runtergeschmissen, sondern du hast es heruntergeblasen, jawohl. Ach so. Und die Nägel von vorhin, die muss ich auch nicht aufheben, weil du nämlich die Nagelkiste auch hinuntergeblasen hast. Und nie mehr darfst du mich schimpfen, weil du ein ganz, ganz riesengroßer Alles-Hinunterblaser bist. Und weil ich ein ganz, ganz braver Pumuckl bin. Ja. Werde ich kein Knüller, dann bleibt es bei uns stiller und auch etwas kühler. Doch uns ist es dann wühler. Wohler heißt Pumuckl. Uns ist es dann wohler. Nein, nicht uns. Nur dir ist es wohler. In mir, da wühlt es noch ein bisschen und wühlt und drum ist es mir eben wühler. Mhm. Verstehst du das? Der Meister Eder verstand es und lachte. Und dann half der Pumuckl doch, alles wieder aufzuheben. Und dabei war es ihm doch viel eher wohler als wühler, dass das Leben in der Schreinerwerkstatt so ruhig weitergehen konnte wie bisher.